Vorspiel. Deutsche Bücherei Leipzig, Abteilung Haushalt, 1. Februar 1974. Sehr geehrter Herr Menzel, Sie haben bisher auf unser letztes Schreiben vom 19.10.1973 weder den oben angegebenen Betrag von 3,85 Mark überwiesen, noch der Deutschen Bücherei eine Mitteilung über den Zahlungsverzug gegeben. Hat der aus der Bücherei irgendwelche Fotos ausgeborgt und nicht zurückgegeben? Wir bitten Sie deshalb heute sehr höflich, der Deutschen Bücherei kurz mitzuteilen, warum die Überweisung ohne das Mahnschreiben bisher nicht möglich war und wann wir nunmehr mit dem Zahlungsausgleich rechnen dürfen. Indem wir Ihnen für Ihre Mühewaltung im Voraus vielen Dank sagen, zeichnen wir mit vorzüglicher Hochachtung Landgraf Finanzwirtschaftler. Bonn, 12. Februar 1974. 12. Februar 1974. Sehr geehrte Herren, ich habe noch nicht bezahlt. Weil ich kein Geld habe. Ganz einfach deshalb, weil ich kein Geld habe. Sehr geehrte Herren. Seit wann hat ein selbstständig arbeitender Philosoph Geld? Selbstständig arbeitender. Überdies habe ich Ihnen schon so viele Bücher von mir geschickt, dass daraus ohne Zweifel eine Art Gegenleistung ablesbar ist. Ich lege diesem Schreiben ein weiteres Buch von mir bei. Die Weltformel. Programmbasis der Welt von morgen. Welches kürzlich unter meinem neuen Pseudonym Walter Klär erschienen ist. Paul Brecher. Mein bisheriges Pseudonym war Paul Brecher. Walter Klär. Mit freundlichen Grüßen, Walter Menzel. Dass Sie das aufgenommen haben, ist der Hammer. Nicht weggeschmissen. Also der Bibliothekar, der das gemacht hat, gehört doch geküsst. Ist doch wunderbar. Deutsche Bücherei Leipzig, 14. März 1974. An die Deutsche Staatsbibliothek Berlin, Abteilung Haushalt. Wenn die Angaben stimmen, dann kann wohl die Forderung ausgebucht werden. Wow. Handschriftliche Notiz. Erledigt. Rechnung wurde storniert. Schumann, 19. April 1974. Das ist okay, der hat genug gearbeitet für sein Honorar. Super, schön. Und als Krönung des Ganzen gelang mir der Einbruch in eine Gedankenwelt, deren Erstentdecker ich bin. Entscheidende Bedeutung. Auf dem Gebiete der Forschung, im Bereich des menschlichen Wissens, gelang mir eine Tat, die für die Entwicklung der Menschheit dereinst einmal von entscheidender Bedeutung sein wird. Erstentdecker ich bin. Die Formel. Wenn die Welt auf einen Code zusammenschrumpft. Ein Feature von Florian Felix Wey. Wir sehen die Simplizität des Kreises. Wir sehen die verwirrende Komplexität der endlosen Ziffernfolge 3,14 bis in die Unendlichkeit. Da ist eine typische Formel. Das ist ja wunderbar. Diese orchesterartige Notation mit großen Bruchstrichen. Alles tanzt sozusagen. Da ist sie in Buchstaben mit tiefgestellten und hochgestellten Zeichen, xn, also mit einem tiefgestellten, und so einem n plus 1 und dann hochgestellt 1 plus t. Dann c von x und x wird dann von n plus 1 bis zur Zahl m hochgezählt vermutlich. Dann kommt ein ganz langer Bruchstrich und oben und unten wieder jede Menge tanzende Buchstaben, x, tiefer gestelltes n, hoch T, unnötigerweise in Klammern, weil sonst nichts drin steht. Also das ist eine ganz wunderbare Form. Das ist so das, wo man sofort zusammenzuckt, wenn man das sieht und sich denkt, wo sind die Experten oder wo sind die Maschinen, die das ausrechnen können, damit ich mich nicht mehr damit beschäftigen kann. Also Sie können nicht einfach so eine Formel ablesen. Diese Formel hier fängt an mit x2-Punkt. Das ist die zweite Ableitung nach der Zeit. Das muss man einfach wissen. Nicht? Und dann ist es eine Rekursionsformel. Diese Begriffe muss man kennen. Also Formeln setzen sehr, sehr viel an Hintergrundwissen voraus und ohne dieses Hintergrundwissen können Sie sie gar nicht lesen. Z gleich 55 minus 430. Indizes und Exponenten. Ich muss einfach die Formel für die kinetische Energie oder Einsteins E gleich mc Quadrat im Kopf haben, weil sonst bin ich kein Physiker. Alexander Unzicker, Physiker. München. Wie stellen wir uns jemanden vor, der die Weltformel hat? Ist der irgendwie 1,50 Meter groß, trägt kurze Lederhosen und hat einen Lolli im Mund? Nein, wohl eher nicht. Ist es jemand, der im schwarzen Nadelstreifenanzug daherkommt, ja, mit einer Weste, weißes Einstecktuch und Zigarre im Mund? Nein, auch eher nicht. Claudia Cornelsen, PR-Beraterin, Autorin, Berlin. Das Problem ist halt, dass die Bankvorstände eben auch geglaubt haben, dass man mit der Reduktion des Geschäftes auf Formeln auf Dauer Erfolg haben kann. Georg Graf von Wallwitz, Mathematiker, Fondsmanager, München. Die meisten Menschen empfinden die Welt als eine Frage, als ein Rätsel, was man gerne lösen würde. Und daher kommt die Idee, dass die Erscheinungen etwas Wesentliches verbergen, was wir aber gern wissen würden. Und man hat in der Vergangenheit dieses Wesen der Dinge in der Metaphysik gesucht, festzumachen. Und weil die Metaphysiker immer verschiedene Meinungen über das Wesen hatten, hat man die Metaphysik weggeschmissen und gesagt, das machen wir jetzt durch Naturwissenschaft. Aber die ist zu diesem Zweck nicht gut geeignet. Hans-Dieter Mutschler, Philosoph, Physiker, Zürich. Also mathematische Formeln mochte ich mittelgern, muss ich sagen. Peter Glaser, Mitbegründer des Chaos Computer Clubs, Publizist, Berlin. Z gleich 55 minus 611. Axiomatische Setzung. Es gab eine Formel, die ich mal geträumt habe, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe jetzt, es war so eine Weltformel. Also es war die Formel, mit der sich eigentlich alle Probleme lösen ließen. Und es gibt aber, wenn man dann aufwacht, so einen Zustand, wo also quasi alles, was man im Kopf hat, so empfindlich ist, als würde man irgendwie was aus Asche bauen und dann zerbröselt es so. Und wenn man eine falsche Bewegung macht, ist es irgendwie, also ich habe es mir irgendwie leider nicht gemerkt. 1974. War ich 11 Jahre alt. Ich begann zaghaft die Zeitung zu lesen, in der örtlichen Südwestpresse hin und wieder den Lokalteil, in der Wochenzeitung Die Zeit, die bunten Seiten. Dort faszinierte mich besonders der Kluhmarkt, ein wild wuchernder Kleinanzeigenteppich, auf dem von Steinway-Flügeln über altes Blechspielzeug bis hin zu kubanischen Zigarren alles feilgeboten wurde, was ein erwachsener Zeitleser so benötigte. 1974 stieß ich im Kluhmarkt auf die Weltformel. Ich habe es damals fertiggebracht, die ganze Fülle meiner Gedanken, das heißt die Beschreibung des Gesamtaufbaus der Welt, in einem Exposé von nur 2 Schreibmaschinenseiten niederzulegen. Wäre aber nicht fähig gewesen, es auf 80 Seiten zu strecken. Obwohl die Formel, wie ich bald erfuhr, nur 3 Worte umfasste und somit den knappen Raum einer Annonce kaum gesprengt hätte, blieb der Entdecker verschwiegen. Er bat lediglich um einen frankierten Rückumschlag an Walter Menzel, Reuterstraße 14, 53 Bonn. Mein Taschengeld reichte für diese Investition eben gerade aus. Einige Tage später bekam ich einen Brief. Darin, zweimal gefalzt, ein grünes hektografiertes Blatt mit 12 Thesen, die ich nicht verstand, und einer Konklusion, die mir noch unzugänglicher blieb. Doch der Keim war gelegt. Ich war 11. Ich wollte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und, zugegeben, ich hielt mich für ein Genie. Wer, wenn nicht ich, würde den Erwachsenen auf die Sprünge helfen können? Glücklicherweise entpuppte sich Jahre später mein Größenwahn als durchaus häufiges Kindheitsphänomen. Ich hatte einen Mathematikprofessor, den ich sehr mochte. Und der hat uns irgendwann mal gesagt, auch so im Formelalter sozusagen, es gibt keine Formel oder keine Konstruktionsregel für ein regelmäßiges Siebeneck. Was natürlich zur Folge hatte, dass ich tagelang mit Kaublock und Zirkel und so weiter irgendwie zu Hause rumsaß und irgendeine, also quasi mechanische, analoge Lösung, eine Nicht-Formel-Lösung fürs Siebeneck irgendwie gesucht hat und ihn, glaube ich, alle 2 Tage gepestet habe mit irgendwelchen vermeintlichen Lösungen, wo ich dann so, naja, Millimeter und so ist schon, also es ist praktisch, ist es irgendwie ein Siebeneck. Bei mir blieb 1974 die Weltformel im Fokus. Verdichtung der Wahrheit. Die größte Verdichtung der Wahrheit in nur einem Satz stellt die Formulierung der Weltformel dar. Sie ist schlechthin gültig und kann selbst durch Unverständnis oder fanatische Gegenwehr nicht aufgehoben werden. Dass ich aus dem grünen Zettel keinen intellektuellen Gewinn zu ziehen vermochte, schrieb ich demütig mir selbst und nicht Walter Menzel zu. Schließlich stand ich am Anfang meines Denkerlebens, er vermutlich am Ende des Seinen. Mit dem Nachdenken begonnen im Juni 1929. Niederschrift beendet im Dezember 1972. Und weil der Tag meiner Erleuchtung noch kommen würde, hob ich den hektografierten Zettel auf. Er überstand für dahin jeden meiner Umzüge, jede Ausmistung von Aktenordnern, jede Kassation veralteten Archivmaterials. Im Laufe der Jahre erfuhr ich nebenbei, dass Physik-Nobelpreisträger wie Einstein, Paul Dirac und Werner Heisenberg die Weltformel gesucht hatten und bisweilen gefunden zu haben glaubten. Hier ist der Südwestfunk über Mittelwelle und UKW 1. Im Zeitfunk aus Forschung und Technik berichten wir aus einem tagesaktuellen Anlass über die viel diskutierte Weltformel, die Professor Heisenberg kürzlich aufstellte. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium and nickel, neodymium, neptunium. Der Sinn dieser sogenannten Weltformel ist natürlich einfach, die Naturgesetze zu formulieren, die für die Entstehung der Elementarteilchen maßgebend sind. Also ich habe den Eindruck, dass wir jetzt mit sehr gutem Zutrauen sagen können, dass diese Formel wahrscheinlich der richtige Rahmen für die Elementarteilchenphysik ist. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Kindliche Leidenschaften schwächen sich mit der Zeit ab. Von den Naturwissenschaften mit ihrem Hang zur Präzision wechselte ich zur Literatur über. Und damit zu einer Sprache, die ich besser verstand. Jede Formel ist natürlich in Umgangssprache formulierbar. Das ist einfach die Sprache der Wissenschaft. Kalle, bring doch mal beim Einkaufen Erbsen und Bohnen und Pudding und vergiss die Milch nicht. Ist nichts anderes als Erbsen plus, und dann kann man Erbsen kurz fassen, E plus B plus P plus was auch immer, M, ja? Und die ist die Formel für den Einkaufszettel. Und genauso ist es natürlich in jeder Vorlesung so, dass wenn der Professor eine Formel an die Tafel schreibt, dass er dann das auch mitspricht. You take a function of x and you call it y. Take any x naught that you care to try. You make a little change. Trotz aller Literaturbegeisterung konnte ich mich den Formeln nicht gänzlich entziehen. Ich begann sie aufzuheben, wann immer sie mir begegneten, in Büchern anzustreichen und aus Zeitungen auszuschneiden. Meine Sammlung wuchs von Jahr zu Jahr und umfasste so essentielle Erkenntnisse wie Gotts Postulat. Richard J. Gotts Gleichung gibt Auskunft über die Wahrscheinlichkeit, mit der wir seinen Namensvetter, Gott, irgendwann doch noch zu Gesicht bekommen. Moderne Hirnforscher kann ich mit dem Catch-22-Phänomen aus der Fassung bringen, Ärzte mit den Navier-Stokes-Gleichungen zum Blutfluss beeindrucken. Ich kenne das Swiftsche Steuereinmaleins, das Finanzpolitiker gerne aus dem Blick verlieren, und die Strattsche Formel weiblicher Schönheit. Gegen Gewerkschaftler bin ich mit Thünens Formel des natürlichen Arbeitslohns gewappnet. Bei Streitgesprächen mit Unternehmern hilft mir Tallocks Algorithmus, der erklärt, wann es sich für den Einzelnen lohnt, an einer Revolution teilzunehmen. Groß G Subskript R ist gleich Groß R Subskript I mal Groß L Sub V minus Groß P Sub I, Klammer auf, 1 minus Groß L Sub minus Klammer auf, 1 minus L Sub V, Klammer auf, 1 minus Groß L Sub V, Klammer zu, minus Groß L Sub W mal Groß I Sub R plus Groß E minus Groß V. Plus E minus V. Ich besitze die Coca-Cola-Formel, kenne die Gleichung von Blaise Pascals Wetter auf Gott, die Flaschenhalsformel menschlicher Informationsverarbeitung und Dantos formale Definition der Kunst. Ich weiß, welchen exakten Wert die Redewendung Pi mal Daumen ergibt und kann, ganz praktisch, auf längeren Autofahrten mit Kindern durch die Quengelformel des britischen Mathematikers Dwight Barclay genau berechnen, wie viel Spielzeug ich mitnehmen sollte. Nur wenn ich einen ausgesprochen schlechten Tag habe, quäle ich meine Mitmenschen mit der Bitte, einen dieser alphanumerischen Codes auszusprechen. Dabei versagen sie fast alle, Physiker ausgenommen. x2.n plus 1 von t plus groß T ist gleich c xn plus 1 hoch m von t plus t mal Bruchstrich Betrag von xm Punkt von t minus xm Punkt von m plus 1 von t Betrag zu geteilt durch Betrag Strich auf xn von t durch xn plus 1 von t Betrag Strich zu. Das ist eine Rekursionsformel, die werden so bezeichnet. Hier haben Sie zwei Punkte, das ist die zweite Ableitung nach der Zeit. Hier haben Sie einen Punkt, das ist die erste Ableitung, das sind Geschwindigkeiten und das ist eine Beschleunigung. Es ist die Formel, wie sich fließender Verkehr in einen Stau verwandelt. Ja, das ist ja auch ein Problem der Dynamik, wie Strukturen entstehen können. Ja, also ich hätte es jetzt nicht als Stauformel gelesen, ich habe so viel verstanden, glaube ich, es handelt sich um eine zeitliche Entwicklung. Und ein Schritt nach dem anderen, der eine Vorhersage aus einem vorherigen Zustand für einen später kommenden Zustand trifft. Ja, genial. Es schaut irgendwie auch aus wie ein Stau. Also es schaut aus wie eine unkonsistente Menge. Aber wenn man sozusagen die einzelnen Zahlen und Buchstaben und Linien und so weiter betrachtet und dieses Ganze durch die Hoch- und Tiefstellung verursachte Durcheinander, könnte das ein guter Stau sein. Also es könnte gleichzeitig eine quasi visuelle Abbildung sein. Und am Ende, als meine Sammlung die übergeordnete Zentralgleichung namens TOE, Theory of Everything, beinahe überflüssig gemacht hatte oder jedenfalls nicht mehr als ganz so dringlich erscheinen ließ, da war sie weg, die Weltformel. Verschwunden, irgendwie verlegt, verkramt, zur Seite geräumt und den Aufbewahrungsort vergessen. Ich möchte in der Zeitung lesen, Florian, weil er hat die Weltformel verlegt. Sehr hübsche Idee, er hatte sie, aber er weiß nicht mehr, wo sie ist. Einfügung eines freien Parameters. Sven Böttcher, Schriftsteller, Hamburg. Dass du den grünen Zettel verloren hast, hat mich natürlich sofort sozusagen auf den Gegenbegriff, auf das Suchen gebracht und darauf, dass das Suchen ja auf einer Formel basiert, nämlich auf dem Google-Algorithmus. Und dass der ja, wenn man jetzt die Idee der Formel sozusagen anhand von Computeralgorithmen betrachtet, in der Zwischenzeit zum einen extrem komplex geworden ist und extrem flexibel. Die basteln da ja dran rum. Also das ist sozusagen gar nicht so eine Formel in dem Sinn, in dem ich sie in meinen alten Formelheften hatte, Steigung der Geraden und so, da gibt es irgendwie nichts dran zu rütteln. Aber am Google-Algorithmus gibt es eine Menge zu rütteln. Also Formeln sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ne? Keine Frage, mit den Google-Algorithmen war die Suche nach meiner verkramten Weltformel einfach geworden. Ich tippte, erstaunlicherweise nach über 30 Jahren, den genauen Wortlaut noch im Gedächtnis, die drei Begriffe in den Google-Schlitz, markierte sie als Phrase und erhielt 0 Treffer. In meiner Verwunderung über diese unerwartete Suchniederlage mischte sich der Gedanke, dass ich mich vor dem respektheischenden Fundstück meiner Kindheit »Die wenigen Sätze der Weltformel werden unsere geistige Welt verändern. Unsere geistige Welt. Denn nach ihr gibt es keinen Wert, der a- oder übermenschlich zum Richtungspunkt unserer Existenz werden könnte. Selbst suchen. Wir müssen diesen Richtungspunkt in uns selbst suchen. Zum Richtungspunkt unserer Existenz werden könnte.« Dass ich mich vor dieser Beschäftigung mit der wichtigsten aller Formulierungen vielleicht zunächst mit etwas Simplerem befassen sollte. Eigentlich wusste ich gar nicht, was eine Formel ist. Ich hatte keinen Schimmer von der Idee der Formel. Z gleich 55 minus 1807. Definitionen. Wir sehen die Simplizität des Kreises. Wir sehen die verwirrende Komplexität der endlosen Ziffernfolge 3,14 bis in die Unendlichkeit. Formeln gehören wie Rituale, Tanzformen, Zeichen zu den symbolischen Aktivitäten des Menschen. Ihre oft gemeinsamen Merkmale sind Kurzfassung, Maßstabcharakter, Markierung eines Status und Unterstützung routinierter Aufgabenlösung. Ich habe Philosophie studiert unter anderem und wir hatten einen Philosophieprofessor, Megle, Professor für Logik. Und das, was wir bei ihm gelernt haben, waren Formeln. Also wir haben egal was genommen und haben es übersetzt, ob es Kant war oder Nietzsche oder was auch immer, und haben sozusagen ganz knallhart nach Formeln geguckt und immer versucht, die Fehler zu finden. Wir haben heute in der analytischen Philosophie eine stark logizistische Richtung. Und ich bin etwas skeptisch, ob das so viel bringt, und zwar aus dem Grunde, weil der Formalismus muss ja irgendwo mit der realen Welt verkoppelt werden, sonst ist er völlig hohl. Er muss ja Bedeutung haben. Das heißt, Sie müssen inhaltliche Prämissen reinstecken. Und von denen hängt alles ab. Startfrei für die Ziehung. Lottoformel. N mal, Klammer auf, 6 geteilt durch 49, Klammer zu, plus W minus Z gleich K. 15. Man geht von der Anzahl der bisherigen Ausspielungen, N, aus multipliziert diese Zahl mit 6 und dividiert sie durch 49. 20. Dazu addiert man, wie lange nicht gezogen, W gleich Zahl der Wochen, und zieht die Ziehungshäufigkeit, Z, dieser Lottozahl ab. 27. Die Schlüsse der Logik sind ja völlig inhaltsleer. Und wenn Sie jetzt keine sinnvollen Prämissen reinstecken, dann kommt unten auch nichts Gutes raus. Es gilt in dieser Hinsicht ein ganz böser Satz, der heißt Shit in, Shit out. Wenn du oben einen Unsinn reinsteckst, kann unten nichts Besseres rauskommen. Die Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte Zahl beim Lotto gezogen wird, bleibt allerdings bei jeder Ziehung gleich. Die Formel ist wertlos. Und die Zusatzzahl ist die 28. Ich denke, man darf die Formeln nicht überschätzen. Es gibt natürlich so einen Kanon, mit dem man vertraut sein muss. Ein Punkt bedeutet eine zeitliche Entwicklung. Eine schräg hochgestellte Zahl bedeutet eine Potenz oder eine schräg unten gestellte Zahl, kleiner geschrieben, bedeutet irgendwie eine Näherung oder ein Index, der sich auf verschiedene Dinge bezieht. Aber wenn Sie kommunizieren unter Wissenschaftlern, gibt es eigentlich selten Situationen, wo man sich Formeln an den Kopf wirft. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, sobald die Leute Formeln hinschreiben müssen, klappt die Kommunikation schlecht. Dieses Formelhafte ist unheimlich gut, um rauszufinden, wo die Emotionen sind. Wenn ich nämlich schaffe, die Dinge so nüchtern ins Skelett, in so eine mathematische Formel zu bringen, ja, dann kann ich sagen, das ist die Sache, über die wir reden. Und das, was uns aber aufregt, ist gar nicht die Sache, weil das ist nur a² plus b² gleich x. Formeln sind eigentlich nichts anderes als Sätze bestimmter Art. Auch ihr wörtlicher Ausdruck hat die Qualität des Abstrakten. Sie können praktisch angewendet werden, aber sie sind nicht identisch mit der vollständigen Einsicht in die wirklichen konkreten Zusammenhänge. Albert Einstein schrieb 1950 an Max von Laue: Es gibt die erstaunliche Möglichkeit, dass man einen Gegenstand mathematisch beherrschen kann, ohne den Witz der Sache wirklich erfasst zu haben. Heinz-Dieter Haustein, Kulturgeschichte der Formel, München 2009. Also eine Abstraktion ist ja sinnvoll und auch notwendig. Und es ist auch in Sozialwissenschaften natürlich nichts Unappetitliches, mit Formeln zu arbeiten, wo es funktioniert. Nur ist eben die Gefahr immer, dass das Modell, die Formel eben zu weit weg ist von der Realität und dass es eben dieser Effekt wie bei einer Landkarte ist. Die Landkarte soll mir sagen, wo die nächste Kreuzung ist, wo ich abbiegen will. Und sie soll mir nicht sagen, wie viele Straßenlaternen an der Straße stehen. Das interessiert mich in dem Moment einfach nicht. Aber wenn die Landkarte irgendwann so grobkörnig ist, dass eben nur noch jede dritte Abzweigung drauf ist, dann ist sie vielleicht ästhetisch ansprechender und auch einfacher zu handhaben. Aber sie hat dann eben nicht mehr viel mit der Realität zu tun. Natürlich verändern nicht Formeln die Welt, es sind die Menschen, welche sie schaffen und zum Guten oder zum Bösen verwenden. For if the bomb that drops on you gets your friends and neighbors too, there'll be nobody left behind to grieve. Wenn man Vorträge hält, schreibt man immer E gleich mc Quadrat an. Und das ist ja auch eine griffige Formel, die jeder kennt. Und man kann da das Wesen des Formalen sehr gut klar machen. Weil E gleich mc Quadrat, nach dieser Formel funktionieren die Atombomben und die Atomkraftwerke auch. Aber die Formel sagt mir überhaupt nichts aus über den Sinn von Atomkraft. Ich weiß überhaupt nicht, aufgrund der Formel soll ich ein Atomkraftwerk bauen oder nicht. Also nicht das Schwarze unter dem Fingernagel hilft es mir weiter. Und man sieht da, wie wenig diese Formel die Wertinhalte aus sich generieren. Das kann man da sehen. Z gleich 55 minus 23, 56. Formelkritik. Der Philosoph hat seinen Ort präzise dort, wo ihn die Logiker für einen unreflektierten Bauchredner und die Bauchredner für einen abgedrehten Logiker halten. Meine Neugier führte mich nach Zürich. Dort wohnt Hans-Dieter Mutschler, der an einer kirchlichen Hochschule Naturphilosophie lehrt. Er bezeichnet sich selbst als Metaphysiker oder Metaphysiker, wohl wissend, dass dieser Begriff beim Gegenüber eher Befremdung als Beifall hervorruft. Die Metaphysik ist eine Spezialdisziplin für philosophische Seminare an der Universität und spielt in der Öffentlichkeit überhaupt keine Rolle. Die ist tot. In der Öffentlichkeit. Die Rolle der klassischen Metaphysik hat heute die Esoterik eingenommen. Ken Wilber schreibt ein Buch nach dem anderen und der betreibt ganz schamlos das, was früher mal Metaphysik war. Spielt heute diese gesellschaftliche Rolle, die früher die Metaphysik hatte. In seinem Buch Von der Form zur Formel, das auch philosophische Laien verstehen können, versucht Mutschler, über das algorithmische Denken hinaus zu einem erweiterten Weltverständnis zu gelangen. Er unterscheidet dabei vertikales von horizontalem Denken und nennt letzteres die Kalkülvernunft. Der Horizont, der geht ja sozusagen von links nach rechts, der geht nicht nach oben. Das heißt, der Horizont assoziiert, dass nichts Höheres, also keine Wertedimension da ist. Während die vertikale Dimension, die also nach oben geht, gern mit dem Idealischen, mit Normen und so weiter verkoppelt wird. Und jetzt bezeichne ich einfach mit der Vertikalen die Sinn- und Wertedimension des Daseins und mit der Horizontalen die kausale Ordnung oder die mathematisch beschreibbare Ordnung. Wenn wir uns schmeicheln, mit der Formalisierung der Welt ihr Wesen erfasst zu haben, dann machen wir uns blind für ihren wahren Reichtum. Je formaler, desto inhaltsärmer. Die Form im philosophischen Sinn ist keine Kuchenform, weil die Kuchenform ist etwas Formales, was aber den Inhalt außerhalb sich selber hat. Also die Kuchenform ist nicht der Kuchen. Ich kann den Kuchen auch mit einer anderen Form formen, er schmeckt gleich. Aber die Form ist im philosophischen Sinn sozusagen der geistige Gehalt einer Sache und bleibt ihr nicht äußerlich. Das abstrakte Denken abstrahiert vom Einzelfall, von der Buntheit des Lebens. Und dann haben Sie natürlich nur eine Umrisszeichnung und die ist sehr nützlich, wenn Sie einen Überblick gewinnen wollen. Aber Sie kommen nicht drum rum, dass Sie dann die Differenzen ausgeblendet haben. Die sind weg, die kommen nie mehr rein. Umgekehrt, wenn Sie an der Buntheit des Lebens Interesse haben, wie die Künstler zum Beispiel, und malen ein Bild, dann haben Sie keine Ahnung mehr von den allgemeinen Gesetzen. Und da müssen Sie einen Tod sterben. Sie können nicht beides haben. Mutschler ist ein lebhafter philosophischer Lehrer, der selten in Fachbegriffen spricht und lieber auf anschauliche Beispiele setzt. Seine These, das horizontale Denken habe sich seit 3 Generationen komplett durchgesetzt, findet er auch im Alltag bestätigt. Spitzes wandelte sich zu Flachem, ob in der Architektur oder beim Friseur. Zeitgleich mit der Einführung des Flachdachs trugen die Männer plötzlich keine Hüte mehr und die Frauen hörten auf, ihre Haare zu toupieren. Stattdessen kam bei den Männern der Bürstenhaarschnitt auf, der aussah wie unter den Rasenmäher geraten, und bei den Frauen ein sträflingsartiger Kurzhaarschnitt. Zur gleichen Zeit wurden die Kühlerfiguren an den Autos abgeschafft, die versilberten Spitzen an den Weihnachtsbäumen verschwanden. Man versuchte, die Kleinschrift und die antiautoritäre Erziehung einzuführen. Und mit den IKEA-Möbeln, bei IKEA duzt sich jeder, kam die Klotzarchitektur ins Wohnzimmer. Während futuristische Nobelmarken wie Dual oder Braun die Radios und Plattenspieler in neutrale Kästen verwandelten. Hauptsache keine Vertikale mehr. Das sehe ich ja als ein Symbol des Regressus in Infinitum. Also das horizontale Denken ist sozusagen potenziell unendlich. Es kann immer weitergehen. Es verlangt von sich aus keinen Abschluss. Während das vertikale Denken immer in der Tradition ein Unbedingtes an der Spitze hatte oder einen Zweck, der kein Mittel mehr ist, etwas Selbstzweckliches, ein Abschluss. Ich habe Physik studiert mit großer Begeisterung und ich finde unsere Technik großartig und wir könnten ja eine Massengesellschaft nicht bewältigen ohne Technik. Das wäre ausgeschlossen. Nur weil sie so effizient ist, die Technik, verfallen wir dem Irrglauben, wir könnten damit alle Probleme lösen und das ist nicht so. Wenn das Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir so einfach strukturiert, dass wir es nicht verstehen könnten. Schießt mir im Gespräch mit Hans-Dieter Mutschler das sogenannte Catch-22-Phänomen des Biologen Lyle Watson durch den Kopf. Menschliche Erkenntnis stößt an Grenzen, Formeln helfen da nicht weiter. Das kränkt die Kalkülvernunft und aus ihrer Sackgasse käme sie nur heraus, würde sie sich eher an Zielen statt an Ergebnissen orientieren. Dann würde sie über kurz oder lang, meint Mutschler, die Naturphilosophie wiederentdecken, etwa die traditionelle Form eines Thomas von Aquin. Thomas hätte gesagt, die Pflanze läuft auf eine Erfüllung hinaus. Die hat ein Telos. Und das Telos ist, andere Pflanzen zu erzeugen, das heißt Frucht zu bringen, zu blühen und Frucht zu bringen. Und das ist dann wie ein Mensch, der erwachsen wird und der in seinem Leben eine Erfüllung findet. So hat er das gesehen. John Wheeler, ein berühmter amerikanischer Gravitationsphysiker, der sagte mal, ich fange nie zu rechnen an, bevor ich nicht das Ergebnis kenne. Das heißt, Sie müssen schon eine konkrete Vorstellung haben, welcher Prozess abgelaufen ist, bevor Sie die Formel bemühen. Alles andere hat keinen Sinn. Z gleich 55 minus 30, 25. Fatsch-Faktoren. Obwohl überzeugter Naturwissenschaftler und kein Naturphilosoph, ist auch der Münchner Physiker Alexander Unziker keineswegs ein Anhänger leerer Formalisierungen. Als er 2010 unter einem überdeutlichen Titel eine Kritik der theoretischen Physik veröffentlichte, Vom Urknall zum Durchknall, die absurde Jagd nach der Weltformel, blies ihm der Wind gehörig ins Gesicht. Nicht nur, dass er von dunkler Materie bis zur Stringtheorie etliche heilige Kühe der Physik zum Abschuss freigab, nein, sein Buch ist auch noch vergnüglich zu lesen. Und unter Laien gesprochen, wer hat sich denn noch nie gefragt, was es eigentlich mit der seltsamen Stringtheorie auf sich habe, die die theoretischen Physiker seit Jahrzehnten wie eine Monstranz vor sich hertragen, nur um das verräterische Wort von der Weltformel nicht mehr in den Mund nehmen zu müssen. Die Stringtheorie ist eine Ansammlung von Ideen, die den Anspruch hat, Elementarteilchenphysik aus elementaren Prinzipien zu erklären. Man geht davon aus, dass neben unseren drei beobachteten Raumdimensionen, mit denen jeder vertraut ist, zusätzliche Raumdimensionen existieren und in diesen zusätzlichen Raumdimensionen kleine schwingungsfähige Objekte, sogenannte Strings, existieren, deren Schwingungszustände dann als Elementarteilchen identifiziert werden könnten. Sie merken an meiner Antwort, die fast ein bisschen schwammig ist, dass diese Fragestellung der Stringtheorie auch gar nicht so richtig definiert ist. Peter Voigt ist einer der Autoren, die Stringtheorie kritisieren. Der sagte einmal, Stringtheorie ist die Menge aller Hoffnungen, dass vielleicht eine physikalische Theorie existieren könnte. Es ist sogar nach Maßstäben von Mathematikern sehr unvollkommen im Planungsstadium eigentlich. Ganz allgemein hat der mathematische Physiker eine angenehme Stellung. Unter den Mathematikern gilt seine Arbeit als nützlich, weil anwendungsbezogen. Während er unter Physikern den Freibrief hat, Abgehobenes zu tun. Lässt man mathematische Physiker auf die Kosmologie los, spekulieren sie gerne über die Topologie des Weltalls im Ganzen. Vielleicht hat ja das Universum die Gestalt eines Fahrradschlauchs. Oder es ist wie eine mehrfach geschnittene und geklebte Hyperbrezel geformt. Warum nicht? Jedenfalls kann man zu allen Hypothesen hübsch rechnen. Alexander Unziker mag sarkastische Formulierungen. Solch ein Ventil braucht man wohl, wenn man des Kaisers neue Kleider nicht sehen will. Obwohl einem die hochrangigen Mitglieder des Hofstaats permanent versichern, da wäre nicht nur nichts, sondern ganz viel. Tolle Zahlen, hochartifizielle Mathematik, beeindruckende Formelketten. Ist eine Maus, die hofft, mit ihrem Käse im Gepäck den Atlantik durchschwimmen zu können, wirklich kühn oder einfach nur blöd? Kontert der Rebell gegen eine Physik, die sich in theoretischen Annahmen verliert und ihre naturwissenschaftliche Unschuld dabei aufs Spiel setzt. Im Mittelalter gab es zum Beispiel die Theologie, die sich darüber Gedanken machte, wie viele Engel auf einer Nadelspitze tanzen können, und darauf wurde Intelligenz verwandt. Es war die Elite, es waren die Gescheitesten, die Bestausgebildetsten, die sich an solchen Problemen übten, wie viele Engel können auf einer Nadelspitze tanzen. Ähnliches sehen wir heute. Die Stringtheoretiker sind ausgezeichnete Mathematiker, die können sehr gut rechnen, verfügen über Technik, Theoreme in höheren Dimensionen zu übertragen. Das ist alles beeindruckend bis dahin als Geisteswissenschaft. Nachdem die Physiker auch sich keine wirklich große Mühe geben, das irgendwie jetzt plausibel zu machen. Oder man manches Mal das Gefühl hat, so immer kurz vor Budgetverhandlungen kommen sie wieder mit irgendeinem neuen Teilchen an oder so und sagen, wir müssen das. Wir sind ganz knapp dran. Es gab Neutronen, es gab Neutrinos. Irgendwann wird es vielleicht Neutrettos und Neutruzzos geben. Manchmal hat man das Gefühl, solange die italienischen Diminutive nicht ausgehen, ist in der Teilchenphysik noch Hoffnung da. Aber die Luft wird allmählich dünn für diese hypothetischen Teilchen. Ich glaube, diese ganzen Beschleuniger, wenn sie mal die Türen zumachen, dann sagen sie alle, psst, sag niemandem, dass das alles irgendwie kompletter Quatsch ist, was wir hier machen. Aber es sind zu viele Leute in Lohn und Brot, um das sozusagen öffentlich zugeben. Wären sofort 30.000 Physiker arbeitslos, wenn du sagst, wir machen es zu, geh nach Hause mit deinem Higgs-Boson, das gibt's überhaupt gar nicht. So, now, right here on the radio, I will read you the formula. Erfrischungspause. 20 drops of orange oil, 30 of lemon oil, 10 of nutmeg oil, 5 Gramm Ortho-Phosphorsäure, 3 Gramm Zitronensäure, 2 Gramm Saccharoseacetat, Isobutyrat, 2 Gramm Koffein und Theobromin. Seit über einem Jahrhundert überwacht man die Herstellung von Coca-Cola so akribisch, dass das Rezept zum Inbegriff der geldwerten Geheimformel wurde. Dabei sind die Zutaten längst bekannt. Der deutsche Lebensmittelchemiker Udo Pollmer analysierte das Kultgetränk im Jahr 2000 und publizierte dann ein exaktes Rezept zum Nachbau in der heimischen Küche. Und im Frühjahr 2011 stieß der amerikanische Radiosender NPR auf eine handschriftliche Kladde eines Freundes des Cola-Erfinders John Pemberton. And as I looked at it, I thought, my God, this is a Coca-Cola formula. I couldn't believe it. Darin befand sich die Urformel von Coca-Cola, auch wenn der Getränkekonzern dies, wie Udo Pollmers Publikation, als Falschinformation deklarierte. Das gehört zur Geschäftspolitik, denn nur eine Geheimformel schafft den Nimbus der Einzigartigkeit. Sonst könnte man sich ja jedes beliebige Getränk ins Glas eingießen. Zum Beispiel eines vom Konkurrenten Pepsi. 1% Mimosenbaumrindenextrakt, 0,5% Ysopkrauttinktur. Und nun gestärkt zurück zu Formeln, deren Bestandteile man nicht trinken kann. Wären sie nicht besser durch verständliche Analogien ersetzt? Dieses assoziative Denken, Metaphern, dieses Betrachten von Analogien ist als Arbeitsmethode wertvoll. Natürlich müssen wir irgendwann auf den Punkt kommen und auch mit einer Formel berechnen, eine Zahl, die dann herauskommt und die wir überprüfen müssen. Für mich kommt nicht zuerst der univoke Begriff, der sich präzise logisch mit anderen Begriffen verkoppeln lässt, sondern zunächst einmal kommt das qualitative Denken, was in Metaphern und Analogien sich bewegt und was mehrdeutig ist. Ich benutze natürlich die Metaphern gerne, weil die Metapher immer eine Querverbindung schlägt. Und die Metapher lehrt uns auch, dass Dinge in anderen Gebieten auch so laufen könnten wie bei uns, wo wir hoffen, dass es nicht so ist, meint Alexander Unzicker und spielt damit auf einen peinlichen Umstand an. Immer häufiger entfernen sich die Formeln der modernen Physik von nachprüfbaren Experimentalergebnissen und werden mit mathematisch zwingenden, aber physikalisch unerklärbaren Parametern geschönt, sozusagen Zahlenmetaphern. Ein Indikator für die Qualität einer wissenschaftlichen Theorie ist aber tatsächlich die Anzahl dieser freien Parameter. Man nennt das freie Parameter, weil man die nicht erklären kann, man kann sie auch nicht berechnen, man muss sie einfach zur Kenntnis nehmen. Und jede dieser Zahlen, wenn man es ernst nimmt, ist eigentlich eine kleine Niederlage für den theoretischen Physiker. Wenn er akzeptieren muss, da gibt mir die Natur eine Zahl und ich kann sie nicht berechnen. Das ist eigentlich was, was den ehrgeizigen theoretischen Physiker immer ein bisschen ärgern muss. Das Universum errechnet sich, doch klar gibt es hier nicht. Je weiter man das Spiel der theoretischen Physik ins Extreme treibt, desto näher liegt die Verlockung, um der Schönheit einer Gleichung willen ein bisschen zu schummeln. Man nennt das scherzhaft einen Fudge-Faktor einbauen. Fudge-Faktor taucht dann auf, der Begriff, wenn wirklich nichts Physikalisches mehr dahinter steckt. Und dann landet die Wissenschaft in der Ecke der reinen ästhetischen Zahlenspielerei. Dort leuchten Formeln wie Bilder von den Wänden. Dekorativ, expressiv, einschüchternd, gigantoman. Und wenn man den Raum wechselt, um aus den physikalischen Laboratorien hinüber zu den Glaspalästen der Banken und Versicherungen zu gehen, werden diese dekorativen Formeln sogar richtig teuer. Das ist nicht nur skurril. Es gibt zum Beispiel die mathematische Spieltheorie, die in den 40er Jahren entwickelt wurde, ganz ernstlich, um menschliche Handlungen zu berechnen. Z gleich 55 minus 3918. Die falsche Faszination des alphanumerischen Codes. Die Mathematik ist im Prinzip ja auch nur ein Werkzeug. Und selbst wenn die Mathematik stimmt, heißt es eben häufig auch nicht automatisch, dass wenn man sie dann einsetzt, dass es dann deswegen richtig ist. Weil wo man welche Formel anwenden kann, ob eben überhaupt die Voraussetzungen gegeben sind, in was für einem System ich mich überhaupt befinde, das wird häufig nicht reflektiert. Sondern man ist dann zufrieden, wenn man eben eine Formel präsentieren kann. Und ob die überhaupt anwendbar ist, ist eine andere Frage, weil der Sinn der Formel in der Finanzwelt ist letztlich eben nur vorzugaukeln, ich habe es im Griff. Und heute hat man entdeckt, dass diese Formeln nur stimmen, wenn Menschen immer nach ihrem Nutzen handeln. Das tun die aber ganz selten. Das machen die nicht, noch nicht mal in der Ökonomie. Und wenn die Formel dann nicht funktioniert, dann sagt man, Mensch, das war jetzt ein Sechs-Sigma-Ereignis und das passiert einmal alle 158 Millionen Jahre und jetzt ist es halt in diesem Jahr passiert. Tut uns sehr leid, aber wir hätten hier noch einen anderen Fonds, der berücksichtigt das jetzt und das Geld, was Sie noch haben, können Sie doch investieren. Die Idee der Formel ist es, lerne ich bei Münchner Mathematiker und Fondsmanager Georg Graf von Wallwitz, Sicherheit und Kompetenz vorzuspiegeln. Jedenfalls in den Wirtschaftswissenschaften und der von Ihnen abgeleiteten Milliardenindustrie der Geldanlage, Vermehrung und Vernichtung. Wallwitz agiert in seiner Branche als ähnlicher Außenseiter wie Unzicker in der Physik. Auch er hat ein erhellendes Buch geschrieben, Odysseus und die Wiesel. Eine vergnügliche Einführung in die Finanzmärkte. Das Denken der Ökonomen findet seit Léon Walras in Zahlen und Formeln statt. Philosophisch ist das unsauber, denn es setzt Faktizität mit Realität gleich. Zur Realität gehört aber noch erheblich mehr als nur das, was sich mit einer Zahl benennen lässt. Aber dennoch oder deswegen ist der Ansatz enorm erfolgreich. Walras setzt die Wirtschaftswissenschaft auf eine Schiene, die sie bis heute im Wesentlichen nicht mehr verlassen hat. Das sagt natürlich jeder Fonds seinen Anlegern, oh, wir haben hier ein System oder wir haben hier einen Prozess, der es uns eben ermöglicht, die unterbewerteten Aktien alle herauszufinden oder die ungefährlichen Anleihen und so weiter und so fort. Und dieser Prozess, der natürlich in Formeln greifbar ist, der kann aber eben nur natürlich in Umrissen beschrieben werden, weil sonst würde das ja jeder kopieren und würde damit eben ein eigenes Geschäft aufmachen. Und es ist eben auch wichtig zu sagen immer, das hängt bei uns nicht von einem Fondsmanager ab, der hat halt ein Händchen dafür, der kann das. Sowas verkauft sich nicht, sondern man braucht eben ja ein Setup, wie das dann heißt, und die Tools müssen da sein und der Prozess muss aufgesetzt sein und das muss replizierbar sein. Dann haben wir das im Griff und der Anleger wird reich. Plus minus null, die neue Welt, die zum Verrat und alles. In der gängigen Theorie, mit der auch die Zentralbanken arbeiten, kommt zum Beispiel nicht vor als Parameter, dass der Kredit zum Erliegen kommt, dass einfach keiner mehr keinem was leiht. Das ist nicht vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass Geld im Umlauf ist, dass das immer gegeben ist. Nun gibt es aber Phasen, wie zum Beispiel 2008, wo das einfach nicht mehr so ist. Und das Ergebnis, was wir heute haben in der Finanzpolitik, ist, dass letztlich nur ad hoc entschieden wird. Man hat halt das Gefühl, so jetzt müssen wir, italienische Anleihen kaufen oder jetzt müssen wir, Geldmarktfonds stützen. Aber eine theoretische Rechtfertigung hat dafür niemand. Andererseits hat natürlich auch niemand eine theoretische Rechtfertigung zu sagen, nee, das darf man nicht machen. Das ist der Moment der großen Verunsicherung, an dem der Mensch wieder einmal nach der Weltformel verlangt. Nach einem Rezept, das, ja was eigentlich, alles erklärt, alles beherrscht, alles kuriert. Also die Weltformel als dasjenige, was alles kuriert, ist die Projektion der Form oder Idee in die Formel hinein. Die Formel soll jetzt auch noch Heilswissen liefern. Das ist dann die absolute Überhöhung, die völlig illusorisch ist. Thank you. Gerade eine Formel, die das gesamte Weltgeschehen, das Physikalische, das Biologische, das Geistige, Gesellschaftliche umschließt, galt es ja zu finden. Gesamte Weltgeschehen, das Physikalische. Dies war seit langem das Anliegen des Verfassers. Wissend, dass nur über eine solche Vereinfachung hinweg die Aufmerksamkeit der Menschen neu auf die Philosophie und deren Wichtigkeit gelenkt werden könnte. Dem Ideal nach würde die Weltformel auf alle Phänomene, die es gibt, spezifizierbar sein und alles einordnen und erklären können. Also vom Atom bis zum Goethe-Gedicht inklusive würde sie alles erklären. Und zwar wäre sie so etwas wie eine platonische Idee des Ganzen. Das wäre die Weltformel. Erst eine Philosophie wie die des Verfassers, der es allein um den Bereich des Absoluten geht, konnte diese Weltformel suchen und finden. Sie lautet Unterschiedlichkeit, verunterschiedlicht, Unterschiedlichkeit. Unterschiedlichkeit, Leerstelle, Doppelpunkt, Leerstelle, verunterschiedlicht, Leerstelle, Doppelpunkt, Leerstelle, Unterschiedlichkeit. Die Weltformel. Das ist eine tiefe Wahrheit. Es klingt jedenfalls wie eine tiefe Wahrheit. So eine Art maximale Permutation oder sowas. Ne? Also, dass die Welt sozusagen das größtmögliche Durcheinander ist, das überhaupt denkbar ist. Irgendwie hat das was Lyrisches. Aber es ist eine Tautologie wie A gleich A. Also, wenn Sie A gleich A hinschreiben, haben Sie immer recht. Aber Sie haben halt auch nichts gesagt. Unterschiedlichkeit verunterschiedlicht Unterschiedlichkeit. Das hatte ich mir als Elfjähriger eingeprägt, ohne es zu verstehen, aber auch ohne es für die nächsten 37 Jahre zu vergessen. Man ist in diesem Alter empfänglich für raunende Botschaften und mythische Missionen. Was ich am Ende fand, war jedoch kein heiliger Gral, sondern eine menschliche Tragödie. Verdichtet in drei Worten einer tautologischen Weltformel. Ich kann nichts und bin im sozialbürgerlichen Sinne eine Null. Raritätenlesesaal der Berliner Staatsbibliothek unter den Linden, Spätsommer 2011. Ich habe eine Aversion gegen alles, was man lernen kann und was andere schon wissen. Für das noch Unbekannte. Dafür aber gab mir die Natur einen Wissenshunger für das noch Unbekannte, wie er größer nicht sein kann. Eine Aversion gegen alles, was man ich muss das, was in meinem Kopfe bleiben soll, nicht bloß erfahren, sondern ich muss es mir erdenken. Von allein. Muss selbst muss es mir von allein dahinter gekommen sein. Die Bibliothekarin, die das hektografierte Typoskript von Walter Klär, die Weltformel, Programmbasis der Welt von morgen, aus dem schützenden Pappschuber nimmt, stutzt beim Anblick der eingeklebten Korrespondenz hinten im Broschürendeckel. Ich habe noch nicht bezahlt, ganz einfach deshalb, weil ich kein Geld habe. Seit wann hat ein selbstständig arbeitender Philosoph Geld? Mir verrät der Briefkopf, wie der Autor wirklich heißt, Walter Menzel. Und diesmal lässt mich das Internet nicht im Stich. Dieser Mann hat unter diversen Pseudonymen vieles publiziert, fast ausschließlich im Selbstverlag. Doch bekannt wurde er unter seinem tatsächlichen Namen, als Attentäter. Da fasste ich einen Gedanken, so kühn und so schrecklich zugleich, dass mir selber schauderte. Es war aber ein Weg. Ich musste mich so in den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit stellen, dass ich, das heißt mein Denken, unbedingt beachtet werden musste. Aber wie? Man kann einen Eisenbahnzug entgleisen lassen, eine Scheune anbrennen, Selbstmord begehen. Das alles bringt einen wohl in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Allein nur im negativen Sinne und nur für kurze Zeit. Ich musste etwas tun, was nicht nur Aufsehen erregte, sondern auch dauernd und ununterbrochen das Aufsehen erhielt und doch mich und meine Sache nicht zu Fall brachte. Schreibt Walter Menzel im Winter 1958-59 in einem über 500-seitigen biografischen Konvolut, das er am 18. Februar 1959 beendet. Und wenn ich in wenigen Tagen nach München fahren werde, in die alte Pinakothek gehen werde und bewusst die vier Apostel von Dürer opfern werde, dann ist dieses eine Zwangshandlung, der ich mich nicht entziehen darf. Dass die vier Apostel von Dürer opfern werde. Am 26. Februar 1959 beschädigt Walter Menzel in der alten Pinakothek ein Bild von Peter Paul Rubens mit einem Abbeizmittel. Der Sachschaden beträgt 800.000 D-Mark. Statt den vier Aposteln hat es den Höllensturz der Verdammten von Rubens erwischt. Irgendwie liegt darin ein Symbol. Menzel stellt sich der Polizei, wird zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Haft veröffentlicht er die zuvor geschriebene Autobiografie und arbeitet, erfolglos wie zuvor, an der Zuspitzung seiner Philosophie zur Weltformel. Sie versucht er in den 70er Jahren via Kleinanzeige in der Zeit zu propagieren. Dort liest ihn ein 11-Jähriger und immerhin, dieser Keim geht auf. Er hat was falsch gemacht, deswegen hat es mit dem Nachruhm nicht so geklappt. Also er hat kurzfristig, er hat sozusagen die Nachrichtenfaktoren hat er erfüllt, insofern als er eben tatsächlich den Konflikt gesucht hat und mit Folgenschwere etwas angerichtet hat. Keine schlechte Idee, ne? So im Prinzip. Also, ja. Aber das mit der Folgenschwere gibt eben wenig Sympathiepunkte. Das nehmen die Leute einem schon übel, wenn man was kaputt gemacht hat. Ja? Und dass er den Rubens verätzt hat, hat er sich eigentlich mit dem Falschen angelegt. Also wenn man denn polarisiert, dann sollte man besser mit jemandem polarisieren, den sowieso alle doof finden, der aber gleichzeitig doch eine Autorität ist. Walter Menzel stirbt 1994 mit 88 Jahren, ohne auf sein manisches Lebenswerk je Resonanz erhalten zu haben. Was ihm, dem Formeldenker, zuallererst fehlte, war die richtige Formel. Die, mit der man die Öffentlichkeit erreicht. Um berühmt zu werden, braucht man 2 Dinge, das ist Abi und Sex. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das? Was steckt denn dahinter? Und schon habe ich mein Publikum mit dieser einfachen Formel gefangen und dann kann ich Ihnen sagen, ja, dummerweise ist da ein Rechtschreibfehler drin, weil das mit dem Abi, also wenn man das buchstabiert, dann stünde da A-P-I, also Anton, Paula, Ida. Und Sex, dummerweise auch nicht das, woran viele Männer denken, wenn sie eine Frau im Kleid sehen, sondern schreibt sich Siegfried Emil Gustav Siegfried, also S-E-G-S mit 4 Buchstaben. Erläutert die PR-Expertin Claudia Cornelsen ihre Apisex-Formel, mit der ein neuer Menzel heute Ruhm erringen könnte. Und zugleich ist es die Formel, nach der diese Sendung konstruiert wurde, um sich unauslöschlich ins Gedächtnis ihrer Hörer einzubrennen. A. Absurditäten schaffen. P. Polarisieren. I. Im Glanze anderer Sonnen. S. Selbstinszenierung. E. Erfolgreiche Blamage. G. Geheimnisse schaffen. Und S. Schummeln. Und das mit der Weltformel, auf die er hinweisen wollte, ist toll, weil da steckt eben das Geheimnisse schaffen dahinter und dass er eine Lösung hat, die dann wiederum nicht verständlich ist. Also das ist alles im Ansatz richtig, hat es aber vielleicht einen Tick zu verbissen versucht. Man hätte vielleicht dann ihn über die erfolgreiche Blamage, dass er sagt, so habe ich versucht, der Welt es zu erklären und nun bleibe ich die ewige Cassandra, niemand wird mich verstehen, auffangen können. Aber es ist heikel, es ist heikel. Sie hörten die Formel. Wenn die Welt auf einen Code zusammenschrumpft. Ein Feature von Florian Felix Wey. Es gibt eine herrliche Satire zur Weltformel von Richard Feynman, den Nobelpreisträger von 1965. Der sagte, die Weltformel existiert schon. Sie lautet U ist gleich Null. Unter diesem U ist gemeint eine unendliche Summe von Naturgesetzen. Und es ist definiert U1 als die Abweichung von dem ersten Naturgesetz. Die Abweichung von dem nächsten physikalischen Gesetz nennt er U2. Und die Summe aller dieser Abweichungen, die soll immer noch 0 sein. Das heißt einfach banal gesprochen, U gleich 0 bedeutet, alle Naturgesetze sind gültig. Es sprachen Bettina Kurt, Udo Schenk, Michael Evers und der Autor. Ton Inge Görgner. Regie Philipp Brühl. U gleich 0, die Weltformel. Redaktion Klaus Pilger. Und jetzt fehlt nur noch die Auflösung der Gleichung Pi mal Daumen. Ich fand sie vor Jahren bei einem holländischen Leserbriefschreiber. Da sowohl Daumen als auch Zoll auf Niederländisch Duim heißt, ist also ein Daumen genau 2,54 cm. Damit ist Pi mal Daumen dann 3,14 mal 2,54 gleich 7,98 cm. Obwohl Daumen sind natürlich mehrere Daumobjekte. Wenn man dann betrachtet, dass der Daumen immer paarweise auftritt, wäre die richtige Antwort Pi mal Daumen gleich Pi mal, Klammer auf, 2 mal Daumen, Klammer zu, gleich 20,26 cm. Produktion Deutschlandfunk 2011.